Herzlich willkommen zum Klopsi-Cast hier live aus Klopsihausen. Ich trinke gerade meinen Weizen, das ich mir heute gönne und denke so über die Welt nach und stelle fest, dass sie mit einem Weizen deutlich besser aussieht als ohne einen Weizen in so einem Montagabend. Und das liegt auch daran, dass das Weizen natürlich sehr gut schmeckt, aber auch daran, dass es einen so ein bisschen den unglaublichen Ärger vergessen lässt, den man heute den ganzen Tag hatte. Ja, und jetzt sitze ich so hier und es wäre wirklich schön, wenn du hier wärst. Und du hörst es ja, wenn du gerade beim Arbeiten bist. Und wenn das so ist, was übrigens falsch ist, denn du sollst den Klopsikast zum Einschlafen hören, dann ist es ja schon Dienstag und der Vergangenheitsklops ist gerade beim Arbeiten. Also dann ist es natürlich der Gegenwartsklops, aber der Vergangenheitsklops erzählt dir hier gerade einen vom Pferd oder vom Klops oder Hasen. Und du kannst morgen schon unsere Wohnung klar machen. Das wäre doch mal was. Ja. Und jetzt denke ich dran, dass es total cool wäre, wenn wir diese Wohnung in Köln hätten. Zum gleichen Preis natürlich. Und ich dann bei Bayer arbeiten könnte. Aber vielleicht ist das ja irgendwann noch mal so. Ne? Ne. Ja. Und ansonsten habe ich heute mit Lernen angefangen und knüpfe zwischenmenschliche Banden auf ein neues und frage mich, wie lange sie wohl diesmal halten und bin ein bisschen traurig, dass ihnen eigentlich nur eine Halbwertszeit von einem halben Jahr vorausgesagt ist. Aber vielleicht halten sich manche von den Freundschaften ja länger. Das wäre ja auch. Ja, und nachdem ich jetzt 2 Minuten und 37 Sekunden völlig unzusammenhängendes Zeug gebrabbelt habe, muss ich mir mal überlegen, mit welchem Musikstück ich dich heute beglücke. Denn das letzte Mal war kein Musikstück dabei, weil mir nichts eingefallen ist und das auch gar nicht so leicht, sich da jeden Abend was zu überlegen. Aber jetzt bekommst du ein Musikstück und kannst gut und entspannt in den Tag starten und wir sprechen uns nachher. Ich liebe dich. Tschüss, mein Schatz.